Ein deutsches Märchen. Die weise Jungfrau. Es war einmal in einem fernen Königreich ein alter Mann in einem winzigen Häuschen, sehr arm und unglücklich, wenn es nicht seine einzige Tochter Leila gegeben hätte, eine helle und fröhliche junge Frau, die genauso weise wie schön war. Jeden Tag fuhr sie auf den Marktplatz und bettelte um Almosen. Aber sie bekamen kaum genug für eine gute Mahlzeit. An manchen Abenden hungerten sie sogar. In einer solchen Nacht setzte sich der alte Mann hin und sah seine Tochter traurig an, als sie eine kleine Melodie summte. Mein liebes Kind, es tut mir sehr leid, dass du so ein hartes Leben führen musst. Und ich wünschte, ich hätte dir mehr geben können. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich bin sehr glücklich mit dem, was du mir gegeben hast. Wir haben heute Abend eben nicht mehr zu essen. Morgen werde ich mich noch mehr anstrengen. Aber der alte Mann war immer noch traurig. Er liebte seine Tochter sehr und wollte ihr nur das Beste geben. Er blieb die ganze Nacht wach und fragte sich, was er tun könnte. Er starrte den Mond an, als er hell strahlte, und hoffte, dass er ihm Antworten geben würde. Am nächsten Tag ging der alte Mann zum Königspalast. Der König starrte den alten Mann von oben bis unten an und fragte sich, was er wollte. Eure Hoheit, es ist mir eine Ehre, in eurer Anwesenheit zu sein. Ich bin hierher gekommen, um euch zu fragen, ob eure Majestät mir ein paar Goldmünzen geben würden. Und nur für dieses eine Mal. Ich werde nie wieder um etwas bitten bei Ihnen. Dieser Mann ist in solch schmutzigen Lumpen gekommen. Und doch spricht er wie ein Edelmann. Wie ist das möglich? Mein lieber Mann, wer hat dir beigebracht, so gut zu sprechen? Es ist meine Tochter, die mir das Sprechen beigebracht hat. Denn sie sagt, dass Worte für uns alle unbezahlbar sind. Sie ist sehr klug. Ohne sie wäre ich ein Nichts, ein Niemand. Dann lasst mich testen, wie klug sie ist. Bringt diese Eier zu eurer Tochter und bittet sie, aus ihnen Hühner schlüpfen zu lassen. Wenn es ihr gelingt, werdet ihr belohnt. Aber wenn keine Küken schlüpfen, werdet ihr bestraft. Der alte Mann war entmutigt. Traurig ging er nach Hause in seine Hütte und erzählte alles seiner Tochter. Meine Süße, was sollen wir tun? Dies ist der Eierkorb, den der König mir gegeben hat. Warum? Diese Eier sind gekocht. Da kann nichts mehr schlüpfen. Was? Dann werden wir bestraft werden. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ruh dich erstmal aus und ich werde sicher eine Antwort darauf finden. Der alte Mann legte sich hin, um sich auszuruhen. Leila dachte über die Eier nach und am Abend ging Leila zu ihrem Vater, der sich in einem sorgenvollen Zustand befand. Papa, hör zu, was ich dir zu sagen habe. Nimm diese gekochten Bohnen mit und züchte sie auf dem Feld. Wenn der König vorbeikommt, schrei laut: Au! Lass die gekochten Bohnen wachsen und die Ernte gut sein. Und wenn er dich danach fragt, sag ihm, dass es auch gut wie möglich ist, dass Hühner aus gekochten Eiern schlüpfen können. Der alte Mann tat, was ihm befohlen wurde. Und als er anfing, die Felder zu pflügen, kam der König auf seinem Pferd vorbei. Und als der alte Mann ihn sah, schrie er laut auf: Oh, lass die gekochten Bohnen wachsen und die Erde gut sein. Der König war sehr erstaunt, das zu hören. Er hielt sein Pferd an und rief den alten Mann zu sich. Sag mir, wie ist es möglich, eine Ernte aus gekochten Bohnen zu erzielen? Es ist unmöglich. Oh, aber es ist möglich, Majestät. So wie es möglich ist, Hühner aus gekochten Eiern schlüpfen zu lassen. Der König war ziemlich erstaunt, als er seine Antwort hörte und vermutete, dass wohl seine Tochter dahinter steckte. Sehr gut. Nimm dieses Bündel Flachs und verwandle es in Seile und Segel und alles, was an Bord eines Schiffes benötigt wird. Wenn du es nicht kannst, wirst du bestraft. Der arme Mann ging diesmal noch trauriger nach Hause und erzählte seiner Tochter erneut alles, was passiert war. Keine Sorge, lieber Vater, alles wird gut. Es ist spät, lass uns schlafen und morgen werden wir unsere Antwort haben. Am nächsten Tag nahm Leila ein kleines Stück Holz und gab es ihrem Vater. Bring das dem König und sage ihm, dass wenn er daraus ein Spinnrad herstellen kann, ich alles tun werde, was er von mir will. Also ging der alte Mann zum König und gab ihm Lailas Nachricht. Nimm diesen Becher und sag ihr, dass sie damit das ganze Meer leeren muss, damit es trocken wie ein Feld ist. Sonst wirst du den nächsten Tag nicht mehr erleben. Sonst wirst du den nächsten Tag nicht mehr erleben. So kehrte der alte Mann in Angst und Schrecken nach Hause zurück und trug den Becher vorsichtig mit sich und weinte, als er mit Laila sprach. Laila, der König hat endlich eine sehr schwierige Aufgabe gestellt. Er hat mir gesagt, dass du mit diesem einen Becher das ganze Meer leeren musst. Eine schöne Tasse. Gut, ich werde bis zum Ende des Tages eine Antwort für den König haben. Keine Angst, Vater. Ich sorge dafür, dass uns nichts zustößt. An diesem Tag ging Laila selbst in den Palast des Königs. Und der König war von ihrer Schönheit beeindruckt. Bist du hierher gekommen, um deine Niederlage einzugestehen? Überhaupt nicht, Eure Majestät. Ich bin gekommen, um euch zu fragen, ob ihr so freundlich seid, alle Flüsse und Bäche daran zu hindern, ins Meer zu gelangen. Und dann kann ich das Meer leeren. Der König war erstaunt, wie klug diese Jungfrau war. Du hast bei all meinen Aufgaben gut abgeschnitten. Aber lass mich dir ein paar Fragen stellen und sehen, wie gut du sie alle beantwortest. Sag mir, was ist das Weiteste, was ein Mensch hören kann? Eure Hoheit, das Weiteste, was ein Mensch hören kann, ist der Klang des Donners und auch eine Lüge. Du hast recht. Dann sag mir, was ist mein Bart wert? Dein Bart, mein guter König, ist 3 Regentage in der Sommerzeit wert. Deine Antworten haben mich sehr glücklich gemacht. Du bist vielleicht die weiseste Jungfrau in meinem ganzen Land. Ich werde mein Versprechen halten und deinen Vater mit so vielen Goldmünzen belohnen, wie er will. Oh, danke, mein König. Ihr seid nur zu freundlich. Aber ich möchte dich zu meiner Königin machen. Würdest du mir das Vergnügen bereiten, mich zu heiraten und mit mir im Palast zu bleiben? Laila reagierte nicht sofort und sie dachte gründlich darüber nach, was der König zu ihr sagte. Eure Hoheit, ich würde euch gerne heiraten. Aber ich werde dies nur tun, wenn ihr mir eines versprecht. Sicher. Und was wäre das? Ihr müsst mir versprechen, dass, wenn ihr jemals wütend auf mich werdet und ich gehen soll, ich das Einzige, was ich liebe, aus dem Palast mitnehmen darf. Ist das alles, was du dir wünschst? Nun, natürlich stimme ich dem zu. Der König und Laila heirateten bald darauf mit großartigen Zeremonien im Palast. Sie liebten sich beide sehr und führten ein glückliches, gemeinsames Leben. Aber als der König älter wurde, wurde er sehr schlecht gelaunt und haderte mit all denen, die ihm dienten. Eines Tages hatte er einen großen Streit mit seiner Königin. Du denkst, du bist selbst für mich zu klug? Ich habe genug von dir. Verlasse diesen Palast und gehe zurück zu dem Ort, von dem du gekommen bist. Wie ihr wünscht, mein König. Aber wollt ihr nicht ein letztes Mal mit mir trinken? Danach werde ich von hier verschwinden und nie wieder zurückkehren. Doch Laila tat einen Schlaftrank in das Getränk des Königs und als er es trank, fiel er in einen tiefen Schlaf. Sie brachte den König zurück in das alte, halb verfallene Haus. Als er erwachte, war er schockiert, sich nicht im Palast zu befinden. Er sah Laila neben sich sitzen und war wütend. Wo hast du mich hingeführt, du freche Frau? Du wirst bestraft, weil du den König entführt hast. Bitte, seid nicht wütend auf mich. Erinnerst du dich an das Versprechen, das du mir gegeben hast, dass ich, wenn du mir jemals sagen würdest, dass ich gehen soll, das, was ich am meisten liebe, aus dem Palast mitnehmen darf? Und da ich dich am meisten liebe, habe ich dich mitgenommen. Dem König tat es leid, was er Laila angetan hatte, und er wusste nun, wie sehr sie ihn liebte. Verzeiht mir, meine Liebe. Ich bin in der Tat ein glücklicher König, dass ich eine so weise und schöne Frau wie euch geheiratet habe. Der König ging mit seiner Königin zurück in den Palast. Beide lebten ein langes und glückliches Leben, stritten sich nie wieder. Und wenn doch, dann war die Königin immer da, um die Dinge in Ordnung zu bringen.